1 Live. Infos. Mit Mathis Dirkes um 17 Uhr. Kollega und Farid Bang bekommen keine Strafe. Islands Fußballer schaffen Unentschieden gegen Argentinien und das Wetter am Abend mit Wolken und etwas Sonne. Textkritik. Die Ermittlungen gegen Kollega und Farid Bang sind eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sagt, dass die umstrittenen Textzeilen nicht strafbar sind. Mehr von Sarah Bartkowski. Die beiden Rapper hatten wegen ihrer Textzeilen mehrere Anzeigen bekommen. Zum Beispiel wegen »Mache mal wieder einen Holocaust«. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin die Texte im aktuellen und auch in anderen Alben überprüft. Ergebnis? Die Staatsanwaltschaft sagt, manche Liedtexte seien zwar voller vulgärer, menschen- und frauenverachtender Gewalt und Sexfantasien, das wäre aber für das Genre Gangster-Rap okay und nicht strafbar. Wiedergutmachung. Nur rund 100 Homosexuelle haben in den letzten Monaten eine Entschädigung beantragt. Seit knapp einem Jahr geht das für alle, die bis in die 1960er Jahre verurteilt wurden, weil sie schwul oder lesbisch waren. Die zuständigen Behörden vermuten, dass viele keine Entschädigung beantragen, weil sie schon zu alt sind oder nichts mehr mit dem Staat zu tun haben wollen, der sie verurteilt hat. Chloralarm. In Düsseldorf waren Feuerwehr und Rettungsleute heute Morgen im Großeinsatz. In einem Freibad im Stadtteil Benrath war Chlor ausgetreten. Die Helfer mussten mit Schutzanzügen und Atemgeräten in den Technikraum, um die Gasflaschen zuzumachen. Bei dem Chloreinsatz in Düsseldorf wurde niemand verletzt. Das Freibad konnte ein paar Stunden verspätet aufmachen. Unentschieden. Für die isländische Nationalmannschaft ist die Fußball-WM gut losgegangen. Sie hat gegen den Mitfavoriten Argentinien 1:1 unentschieden gespielt. Islands Torwart konnte einen Elfmeter von Argentiniens Superstar Lionel Messi halten. Heute Mittag hatte schon Frankreich Australien mit 2:1 besiegt. Gleich spielt dann noch Peru gegen Dänemark und Kroatien gegen Nigeria. 1 Live. Sektorwetter. Der Abend hat oft Wolken dabei. Zum Teil kommt Regen runter, zum Teil ist aber auch noch etwas Sonne möglich. Dazu sind es noch 18 bis 23 Grad. Morgen dann wieder mal Sonne, mal Wolken. Und zum ersten Deutschlandspiel bleibt es auch meistens trocken. Dazu in Ratingen dann bis 18 Grad, in Hamm, Detmold, Pulheim und Bocholt bis 19. Am Montag wird es ganz ähnlich. Stauschau. Und hier dauert es gerade am längsten. A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd. Mehr als eine halbe Stunde länger, 6 Kilometer Stau. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuzhilden und Leverkusen-Opladen. 10 Minuten plus, 4 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Lohmar Nord und Dreieck Colmar kann es immer noch mehrere Stunden länger dauern. 10 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist da nur eine Spur frei. Und am besten weicht ihr ab dem Kreuz Bonn-Siegburg über die A560 und die A59 aus. Dann nochmal die A3 Köln Richtung Oberhausen. Die ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Und zum Schluss noch die A59 Köln-Düsseldorf. Die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd auch bis Montagmorgen gesperrt. 1 Live. Mit Lisa Kestel. Na, Babes, könnt ihr euch eigentlich noch erfolgreich der WM entziehen? Also, wenn ihr jetzt nicht der absolute WM-Fan seid. Ich finde das relativ schwer, ehrlich gesagt. Auch hier überall, auf jeder Glotze und in so einem Sendezentrum ist ja mal relativ viel mit Bildschirm und so. Ist eigentlich doch relativ viel Fußball, muss ich sagen. Wo bewegt ihr euch denn, wenn ihr keinen Bock auf WM habt? Und was könnt ihr dem Sektor empfehlen, der ebenfalls keine Lust hat? Schickt doch mal eine WhatsApp 0221 56789. 111, könnt ihr euch auch mal direkt abspeichern, die Nummer. Krass hin und her gerissen, was dieses ganze WM-Thema angeht. Das ist so ein bisschen Sadomaso, oder? Ich weiß auch nicht. Einerseits habe ich auch... Nein, es hat überhaupt nichts mit Sadomaso zu tun. Ich wollte sagen, ich bin hin und her gerissen. Einerseits finde ich das irgendwie toll, dieses ganze Happening, Bier trinken mit Freunden, was unternehmen. Andererseits, ja, ich glaube, es fehlt... Ich muss noch in Stimmung gebracht werden. Wir haben für euch einen Special Channel auf 1live.de voller Fußball-Hits. Damit wirklich der allerletzte auch noch die richtige Playsie hat für so einen richtig geilen WM-Abend. Ist das nicht schön? Also auf 1live.de findet ihr alle möglichen Special Channel und eben jetzt pünktlich zur WM einen nur mit WM-Hits. Und da darf natürlich auch der hier nicht fehlen. Nicki Jam, Will Smith und Era Istrefi. Bis jetzt live. Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this all year. Where y'all at? We right here. every nation under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Tatsächlich im Internet seit einiger Zeit angeboten. Also das Tschernobyl, wo in den 80ern das Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist. Und Leute fahren dahin, um Urlaub da zu machen. Das klingt ein bisschen seltsam. Ralf aus dem Sektor hat aber genau das gemacht. Die Frage, Ralf, ist, warum? Also ich glaube in erster Linie, um einfach so die Atmosphäre vor Ort ein bisschen mitzuerleben. Also ich habe irgendwie während des Studiums, war ich damals irgendwie sehr beeindruckt vom Film Stalker von Andrei Tarkovsky. Und ja, irgendwie war dann so der Wunsch, diese Atmosphäre auch irgendwie in der Realität zu erleben. Und ja, dann dachte ich mir mal, dann fahre ich da mal hin. Also ich habe das irgendwann, das ist jetzt nicht so lange her, nochmal im Fernsehen gesehen, wie es da aussieht. Das ist doch, also beschreib mal die Atmosphäre, ist doch gruselig, oder nicht? Ja, das ist halt irgendwie so menschenverlassen. Also es ist irgendwie, irgendwie beeindruckend, dass der Mensch von dem Ort halt immer weiter zurück verdrängt wird. Und die Natur sich halt alles wieder zurückholt. Die Gebäude, man geht da in Gebäude rein, wo teilweise Bäume rauswachsen. Und das ist irgendwie so ein bisschen ehrfürchtig. Also die Ehrfurcht vor der Natur vor allem. Kann man denn da einfach so sich frei bewegen und überall hindackeln? Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Also man kommt da halt nur rein mit Reisegruppen. Allerdings hat die Reiseführerin auch gesagt, dass es Möglichkeiten dort gibt, auch zu zelten und unabhängig von Reisegruppen reinzukommen. Aber das läuft dann eher über Bestechung. Und hast du da nicht aber auch so ein bisschen Schiss? Ist da also auch vor der Strahlung zum Beispiel? Am Anfang, also ehrlich gesagt überhaupt nicht am Anfang. Also ich meine, rational betrachtet, also diese kurzfristige Strahlung, die man aufnimmt, die ist gar nicht so gefährlich für den Menschen. Problem ist halt, wenn man langfristig konstant hohe Strahlung aufnimmt. Und sag mal, und da in Tschernobyl, wie lang oder wie nah kommt man denn noch an das Atomkraftwerk daran? Ich glaube so 50 Meter, also recht nah. Okay, und hast du dich trotzdem Safety First mäßig danach untersuchen lassen nochmal? Nee, also gar nicht. Also ich meine, andererseits, es gab dort halt diese Messgeräte, wo man sich reinstellen konnte. Allerdings, also ich glaube, die Sicherheitsvorkehrungen dort sind sehr lasch. Ja. Also das waren so Messgeräte, ich glaube, die stammten aus der Sowjetzeit. Ich würde auch nicht denen wirklich vertrauen, aber also ich hatte da jetzt im Nachhinein keine Angst. Das einzige Mal, wo ich wirklich ein murmeliges Gefühl hatte, war dann auf der Fahrt von Kiew nach Tschernobyl, wo man so ein bisschen mit seinen Gedanken allein ist. Da war so das einzige Mal, wo ich so ein bisschen drüber gedacht habe, war das jetzt wirklich so gut. Aber die Angst verfliegt eigentlich relativ schnell. Und dir geht's jetzt ganz gut? Genau. Wo geht's denn als nächstes hin? Ich würde jetzt ganz gerne nach Laos fahren. Einfach, weil dort, glaube ich, weniger Touristen sind. Einfach mal ein bisschen, chillen. Genau. Nichts Gefährliches. Ja. Dann wünsche ich dir bei deinem nächsten Urlaub viel Spaß und weniger Sorgen dann trotz allem. Dankeschön, Dankeschön. Neu. Für den Sektor. Clean Bandit featuring Demi Lovato. 1 Live. Calling, but I really wanna know if

I'm with the Tony Romo for clowns and all the balls. Or I be going psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. So they be going psycho. My rollie going crazy. Hitting little mama. She wanna have my babies. 50 on the banky. Chain so stanky. You should see the whip. Promise I could take your bitch. I love riding in the old school Chevy. It's a drop top. Bullin' with a thot thot. She gon' give me top top. Just one switch. I can make the eyes drop. Hey! Take you to the smoke shop. We gon' get high. We gon' hit Rodeo. Dollar Valentino. We gon' hit Pico. Take you where I'm from. Take you to the slums. This ain't happen overnight. No, these diamonds real bright. Santa Jean, still in my pants though. All VVS's, put you in a necklace. Girl, you look beautiful tonight. Stars on the roof, they're matching with the jewelry. Damn, my hippie going psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, my hippie going psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through. Sektor. Habt ihr Interesse? Dann ab mit euch zum Tanzbrunnen. Schönen guten Tag, hier sind die Beginner. Und sie kommen nicht alleine. Yeah, baby, this is Sammy Deluxe, live und direkt. 29. August, Tanzbrunnen, Köln. Hammerhart, mega geil. Ist ja hammer, hammer, hart. Ist ja hammer, hammer, hart. Das derbste Konzert des Jahres. Man kann von der Show erwarten, dass wir wie immer alles abreißen. Beginner und Sammy Deluxe. Das wird geil. Präsentiert von 1Live. 1Live. Stauschau. Halb sechs und hier dauert es gerade am längsten. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Bad Nenndorf und Wunsdorf-Kohlenfeld hat es einen Unfall gegeben. 2 Kilometer stockender Verkehr gerade. A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd mehr als 20 Minuten länger, 5 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Lohmar Nord und Dreikolmer etwa 1,5 Stunden länger, 10 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist da nur eine Spur frei und am besten weicht ihr schon ab dem Kreuz Bonn-Siegburg über die A560 und die A59 aus. Dann nochmal die A3 Köln Richtung Oberhausen. Die ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. A43 Recklinghausen Richtung Münster zwischen Lavesum und Dülmen auch ein Unfall, 2 Kilometer stockend. A59 Bonn Richtung Köln zwischen Dreieck Bonn Nordost und Troisdorf Unfall mehr als 20 Minuten länger, 3 Kilometer Stau. Die A59 Köln Düsseldorf, die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd bis Montagmorgen gesperrt. Und zum Schluss noch die A560 Hennef Richtung St. Augustin, zwischen St. Augustin und Dreieck St. Augustin West, 20 Minuten plus und 2 Kilometer Stau. 1Live. Mit Lisa Kestel. Na ihr? Arthur hat geschrieben per Mail über 1Live.de, ja, was man machen kann, wenn man keine Lust auf Fußball hat. Im Grunde genommen alles, was man sonst so macht. Achtung, ich zähle mal seine Top 3 auf. Bouldering beim Blauen See, Kite-Buggy fahren oder Motocross fahren. Ja klar, mach ich sonst auch immer. The way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love. Sommer, Sonne, Strahlenbelastung. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass Urlaub oder beziehungsweise Trips nach Tschernobyl im Internet angeboten werden. Wir haben auch mit Ralf gequatscht, der das gemacht hat und lebt anscheinend noch. Für mich wäre das jetzt nicht, also doch, ich kann mir das schon reizvoll vorstellen, aber ich würde es trotzdem nicht machen. Alex Neuhafen aus dem 1 Live Team, wir haben mal drüber nachgedacht. Du könntest uns nochmal andere, wir nennen sie mal Horrorurlaube näher bringen. Ja, ich spiele jetzt mal so ein bisschen Reiseleiter. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Erlebnispark in Mexiko? Klingt super, nach Mexiko wollte ich immer schon. Ich verstehe nicht, was ist daran Horror? Ja, das Ding ist, das ist kein normaler Erlebnispark. Auf dem Gelände ist nämlich die Grenze zu den USA nachgebaut. Ja, und als Touri kannst du da mal so tun, als wärst du ein Mexikaner, der versucht, die Grenze zu überqueren. Und das ist ganz schön hart, denn die Fake-Grenze wird natürlich auch von Fake-Grenzpolizisten bewacht. Und die sind nicht zimperlich. Vor denen muss man weglaufen und sich verstecken, denn wer geschnappt wird, ist raus. Und ja, zugegeben, das ist schon ziemlich geschmacklos. Allein im letzten Jahr sind nämlich an der echten Grenze über 400 Menschen ums Leben gekommen. Ja, ist total drüber. Aber gibt's auch was, wo man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man es macht? Ja, du kannst den Kani-Mata-Tempel in Indien besuchen. Klingt idyllisch, entspannen wirst du dich da wahrscheinlich aber nicht, denn in diesem Tempel leben 20.000 Ratten. 20.000 Ratten, einfach, also weil, was ist ja, das? Ja, die gelten da als heilig und werden von den Mönchen fleißig mit Opfergaben gefüttert. Und als wäre das nicht schon eklig genug, den Tempel darf man nur barfuß betreten. Und es heißt sogar, wenn dir eine Ratte über den Fuß läuft, bedeutet das Glück. Ja, da kommt man wahrscheinlich relativ schnell dazu bei 20.000 Ratten. Gibt es auch irgendwas ohne Ratten? Ja, in Lettland gibt es ein ganz besonderes Hotel. Ob das wirklich komplett rattenfrei ist, weiß ich aber nicht, denn das ist ein alter sowjetischer Knast. Bedeutet, als Besucher bist du Gefangener und die Wärter behandeln dich auch so. Also wird man da eingesperrt in eine Zelle? Also wenn du wirklich das volle Programm buchst und dir das komplett gibst, pennst du wirklich auf einer Pritsche in einer kleinen Zelle und du musst auch original Knastessen futtern. Ach, herrlich. Also wenn ihr noch nichts vorhabt, wir hatten für euch die schönsten Horror-Trips hier ins Live. Shadow light, feeling hungry, need a thrill, eyes to cut me, legs to kill, down for the weekend, got a bucket of love for the deep end, you got a story, a secret for keeping, and I want it, yes I want it a wolf when the moon's out, I found God in a dive with the last time, said you got to get out of this town, yeah you want it, what am I supposed to do? Ooh. song plays. Say you live in a world full of dog days. Can you get another life out of this cage? And you're on it, you're on it. What am I supposed to do? Baby, I'm not myself. Lately, I'm foolish. I don't do this. I've been playing. 1 Live. Sektor-Events. Oh, es gibt so viele schöne Sachen draußen. Heute zum Beispiel ist auf dem Gelände der Seemöwe am Lippsee in Paderborn ein kleines Festival, das heißt Wintergrünfest. Und da sind zwei Bühnen und da spielen so Bands. Also es ist so vornehmlich Indie, Dream Pop. Zum Beispiel eine Band mag ich gerne, die kennt ihr vielleicht auch aus dem 1 Live Heimatkult, das ist Frère. Habt ihr mal so einen kleinen Eindruck, wie sich das nachher anhört? Beziehungsweise heute schon den ganzen Tag, seit 12.30 Uhr könnt ihr da feiern. Dann in Schiphusen im Kreis Kleve findet heute auf dem Marktplatz wieder das Heimspielfestival statt. Da sind 6 Acts aus dem Rock- und Alternative-Bereich, beziehungsweise auch Indie dabei. Hört mal. Another night out. Should these towers be a ray of light? Ben Hermanski. Das ging heute um 14 Uhr schon los. Viel Spaß da schon mal. Und auch seit heute um 14 Uhr ist in Dortmund das Kidball Day Night Festival. Das geht noch bis 5 Uhr morgens ungefähr. Und da legen einige tolle DJs auf. Also viel Spaß auch da. Und dann seht ihr heute noch bei den Ruhrfestspielen zum Beispiel Leslie Cleo. Außerdem auch noch 2-Raum-Wohnungen. Viel Spaß, egal was ihr macht, vor allem wenn es Festivals sind, ist ihr das Geilste. Sektor-Events auf 1live.de. There's a notebook on the table, you can take it to the store. So you won't forget the groceries anymore. There's a rifle in the cabinet that I used to fight a war. But to this day I don't know what I was fighting for. I'm fighting for. There's still nothing as beautiful as you. Für den Sektor. Bastille. 1 Live. It's a quarter past midnight as we cut through the city. Yeah, yeah, yeah. The streets are getting restless. Good times, bad decisions. Yeah, yeah. It's a quarter past midnight and the sirens are mending some hearts. But we're the losers on the back seat, singing love will tear us apart. It's a quarter past midnight. past midnight and the speakers are blowing. Yeah, yeah, we want the bodies on the billboards, not the lives underneath them. Yeah, yeah, and now we're crawling up the walls again. Never knew what we had. We keep on running, running through a red light, like we're trying to burn the night away. Live. Enttäuscht bin ich, muss ich sagen, JC. Liesel, was ist los? Kann ich dir helfen? Normalerweise machst du ja am Vorabend, bevor deine Show losgeht, ja immer noch eine große Runde Pizzabestellung. Das fällt jetzt flach, weil du jetzt früher anfängst mit der Partysendung. Das kommt einfach mit meinem Rhythmus jetzt hier total alles durcheinander. Wir haben jetzt gesagt, 1Live Moving, come early, dance early. Wie auf jeder guten Hausparty eigentlich auch. Ein bisschen früher anfangen, dafür halt eine Pizza weniger für mich. Das war der Deal und ich habe gesagt, okay, komm, let's go. Ja, dann gehe ich jetzt einfach los und esse ohne dich eine Pizza oder wie? Ansonsten ist aber alles wie gehabt. Wir fangen einfach nur ein bisschen früher an. Die DJ-Session kommt auch um 10, ein bisschen früher als sonst. Sonst alles geil, wie immer. Dann viel Spaß heute. Ja, danke. Reklame. Menschen schützen und Konflikte lösen. Genau mein Fall. Ja moin, Gerd hier. Ja, ich stehe mit meinem 40 Tonnen auf dem Restplatz. Welcher das ist, darf ich nicht sagen.